die leben wie die Made im Speck. Andere müssen buckeln und wühlen im Dreck. Einer macht Karriere und denkt nur noch an sein Geld. Ein anderer sucht im Suff nach einer besseren Welt. Ein anderer sucht im Suff nach einer besseren Welt. Die Grenze verläuft nicht zwischen dir und zwischen mir. Nicht zwischen Ost und West, nicht zwischen da oder hier. Doch zwischen oben und unten, und das ist auch vielen klar. Und das ist ein Grund zum Kämpfen, auch wenn's immer schon so war. Das ist ein Grund zum Kämpfen, auch wenn's immer schon so war. Ich denk an Palästina und an die Repression. Da kämpfen sie mit Steinen gegen scharfe Munition. Zionisten zetteln jeden Tag die gleiche Scheiße an. Doch Palästina, dein Volk wird siegen irgendwann. Palästina, dein Volk wird siegen irgendwann. Nun sitzen wir hier aber in der BRD. Das ist auch kein Grund zum Jubeln, so wie ich das seh. Der Druck auf uns wird größer und das täglich jede Stunde. Und der Maulkorb passt immer noch auf jeden offenen Mund. Der Maulkorb passt immer noch auf jeden offenen Mund. Nun Leute, auf voran und immerhin die Fallen. Denen geht's ans Leder, die uns ans Leder wollen. Lasst uns auf die Tonne hauen, bis das hier alles tanzt. Du machst, du machst, du machst, du den lassen kannst. Der landet auch im Knast, weil ihm der Staat seine Rache verpasst. Und er soll dann wissen, dass es draußen Menschen gibt, die es noch nicht aus diesem Lande trieb. Die es noch nicht aus diesem Lande trieb. Mancher von uns, der schmeißt die Brocken hin. Denkt sich, der Widerstand hat keinen Sinn. Bezieht sich was weiß ich wohin oder zieht sich zurück. Und er sucht dann zu zweit das große Glück. Er sucht dann zu zweit das große Glück. Und mancher, der macht auch mit seinem Leben Schluss. Ein anderer setzt sich auf dem Klo den letzten Schuss. Selbst mit voller Zweifel und verliere oft den Mut. Kann vieles nicht begreifen, versinke still in Wut. Kann vieles nicht begreifen, versinke still in Wut. Doch dann gibt es Leute in diesem öden Land. Da wird mir richtig warm ums Herz und da wird's interessant. Ja, hier gibt's noch jede Menge Gegenwind. Hier gibt es noch so viele, die noch nicht fertig sind.